Ein Wahrsager soll Gaius Julius Caesar gewarnt haben. Hüte dich vor den Iden des Märzes. Doch an diesem Tag, dem 15. des Monats, wurde der römische Imperator ermordet. Und der Satz des Wahrsagers galt von nun an als Synonym für bevorstehendes Unheil oder für einen Verrat. Wer aber könnte wen verraten wollen in der Kampagne dieses liberalen Präsidentschaftskandidaten Morris, der für Umweltschutz und gegen zu viel Militär und so weiter eintritt? Simple Antwort: jeder jeden. Passen Sie auf, ich werde Ihnen den vielleicht klauen müssen. Man muss nicht das politische System der USA kennen, um zu verstehen, dass George Clooney in The Ides of March, Tage des Verrats, den Politikbetrieb düster charakterisiert als Haifischteich oder auch als Schlangengrube. Vorwahlkampf. Mike Morris, gespielt von Regisseur George Clooney selbst, bewirbt sich für die Präsidentschaftskandidatur bei den Demokraten. Das bedeutet Ochsentour von Staat zu Staat. Mit dabei ein Tross von Beratern und Helfern, wie Steven, gespielt von Hollywood-Shooting-Star Ryan Gosling. Diesen Jungspund Steven darf man sich vorstellen als intelligenten Kopf, wie abgebrühten Strategen trotz seines jugendlichen Alters, der getrieben ist aber von Idealen und der Bewunderung für seinen Kandidaten. Ida, eine Journalistin, lacht diesen Parsival aus. Du glaubst den ganzen Scheiß ja im Ernst. Das Land soll wieder uns gehören und der ganze Unsinn. Ida, ich bin nicht naiv, okay? Ich habe jetzt schon an mehr Kampagnen mitgearbeitet als andere mit 40. Deswegen sage ich dir, der wird es sein. In Der Kandidat sezierte Franklin J. Schaffner 1964 das Politikgeschäft mit Henry Fonda in der Hauptrolle aus der Perspektive des Präsidentschaftskandidaten. Auch in Mike Nichols' Film Mit aller Macht von 1998 geht es vor allem um den von John Travolta gespielten Bewerber um dieses höchste Amt. Im Mittelpunkt von George Clooneys Film allerdings steht nun der Politmanager, der Berater und der Prozess seiner moralischen Korruption. Die Desillusionierung von Steven beginnt mit einer Affäre. Sie sollten mal vorbeikommen. Auf einen Drink mit den Arbeiterbienchen. Eine Affäre mit einer jungen Frau aus dem Team. Dann muss Steven feststellen, einmal nur das falsche Handy gegriffen, dass der Kandidat, sein Boss, so wie Bill Clinton ebenfalls Praktikantin mag. Dass die junge Frau schwanger ist, wird für Steven allerdings bald zur effektiven Waffe im Überlebenskampf, denn auch er hat inzwischen Dreck am Stecken. Steven hat sich mit dem Beraterchef des konkurrierenden Teams des anderen Kandidaten getroffen. Folgen endgültig, denkt sein Chef und muss selber bald Lehrgeld zahlen. Es gibt nur eins, was mir wichtig ist auf der Welt, Steven: Loyalität. Deswegen wirst du gehen. In seiner vierten Regiearbeit betreibt George Clooney die Vivisektion des Politikbetriebes und findet tief in den Eingeweiden die Gier nach Macht und Einfluss und nicht mehr, ohne Rücksicht auf Verluste oder Mitstreiter. Keine neue Erkenntnis, aber Ryan Gosling, Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti, even Rachel Wood, Marisa Tomei und George Clooney selbst spielen diese Geschichte vom Abstieg eines Idealisten in die Hölle der Realität gnadenlos intensiv und, wie es nötig ist, mit einer entsetzlichen Kühle. Mike Morris ist Politiker. Er wird dich enttäuschen, sagt die Journalistin irgendwann zu Steven. Aber sein Problem und der dramatische Konflikt dieses präzisen Films, das ist die Verwandlung, die Steven vollzieht und mit der er sich selbst verrät. Am Ende ist er auf dem Olymp der Macht angekommen, neben dem bald womöglich mächtigsten Mann der Welt. And he becomes the master of it and gives away only his soul to win. Um es mit den Worten von George Clooney zu sagen, er gewinnt, aber er verliert seine Seele.